Sie sagten, du weißt sehr wohl, dass wir kein Recht auf deine Töchter haben, und du weißt für wahr, was wir wollen.